Kapitel 24. Tote reden doch. Ich prophezeie euch, ihr werdet nichts finden. Das waren die Worte Walter Wohlgemuths, Medizinprofessor und Direktor der Klinik für Radiologie am Universitätsklinikum Halle. Wir hatten mit ihm beratschlagt, ob wir das Erbgut der Schamanin auf Hinweise mentaler Auffälligkeiten durchforsten lassen sollten, die traditionell mit Schamanismus in Verbindung gebracht werden. Diese Untersuchungen unserer Heldin hatten ihn zur Überzeugung kommen lassen, eine Frau vor sich zu haben, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte gewesen war. Wir selbst waren hin und her gerissen. Einerseits hofften wir, dass der Mediziner Recht behalten würde. Die Annahme, dass eine psychische Erkrankung wie etwa Schizophrenie oder Epilepsie im Spiel gewesen sein könnte, ähnelte den Versuchen, Schamanismus als arktische Hysterie zu beschreiben und biologischen Reduktionismus zu betreiben. Andererseits, eine schizophrene Frau, die das reichste Grab ihrer Zeit erhielt, das wäre sensationell. Damit gelänge erstmals der Nachweis, dass spirituelles Spezialistentum in der Vorgeschichte eine Möglichkeit war, Menschen mit kognitiven Besonderheiten in die Gruppen einzubinden und ihnen alles andere als eine randständige Existenz zu bieten. Da das Genom der Schamanin vorlag, wäre es doch fahrlässig, es nicht weiter zu untersuchen. Es sollte ja ohnehin analysiert werden, ob sich nicht mehr über das Verhältnis zwischen ihr und dem Jungen herausfinden ließe. Dann befänden wir uns auf festeren Grund für unsere abschließende Diagnose und die Rekonstruktion dessen, was vor 9000 Jahren in Bad Dürrenberg wirklich geschah.